jeder Mann in meiner Stadt versteht es. Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erledigt. Denn der Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Oh, oh. Jeder Mann in meiner Stadt erlebt es. Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Und ich weiß, ihr habt gedacht, das geht nicht doch. Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Hast du eine Ahnung, wie es läuft in meiner Gegend? Meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Hier gibt es Drogen von einem anderen Planeten. Massig Arbeitslosigkeit und kein Bock. So sieht's aus. Darum bin ich, wie ich bin. Ich lass mir nichts sagen. Ich nehm kein Blatt vor den Mund. Von mir aus könnt ihr mich schlagen. Ich bin kein Opfer, ich schreib Ehre groß. Der falsche Satz am falschen Platz. Du hast verkackt, jetzt geht die Fehde los. Und dann rutscht mir hier und da mal ein Wort raus. Mit einem vielleicht nicht so angebrachten Wortlaut. Doch weil ich da keine Angst vor hab, komm ich sogar zu dir und hol mir meine Antwort ab. Dann geht es ruckzuck, guck, guck, hier fliegen die Fetzen. Aber so schnell wie es anfing, ist es auch wieder vergessen. Dann geht es ab in den Club, auf einen Schluck, hebt die Tassen hoch. Lass uns lieber die hassen, die es nicht zu hassen lohnt. Hoch, jeder Mann in meiner Stadt versteht es. Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erledigt. Ich denn der Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Oh, oh. Jeder Mann in meiner Stadt erlebt es. Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Und ich weiß, ihr habt gedacht, das geht nicht doch. Pack schlägt sich, Pack verzinkt sich. Wenn es abgeht, geht es ab. Und wenn du Kacke redest, hebst du ab. So ist hier das Leben. Dieser Mann verteidigt seine Ehre auch mit Schlägen. Komm mir nicht in meine Quere, das sind Regeln aus der Gegend. Dinge auszudiskutieren, hier passiert kaum. Hier gibt's erstmal eins auf die Backen wie Rasierschaum. Und wenn ich austick, gibt es Arsch auf Riss wie beim Faustfick, bis man das Blaulicht sieht. Doch irgendwann legt sich jede Wut. Man schaut sich in die Augen, reicht sich die Hände, dann ist wieder gut. Und blickt nach vorne und nicht mehr zurück, auch wenn die Fetzen fliegen. Jeder weiß, Scherben bringen Glück. Und Pack schlägt sich, Pack verträgt sich tagtäglich. Alles legt sich, man versteht sich, hebt sich die Kraft für was Besseres auf. Anstatt Zähne einzuschlagen, hau mit Tracks heraus. Komm, jeder Mann in meiner Stadt versteht es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erledigt. Ich denn der Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Oh, oh. Jeder Mann in meiner Stadt erlebt es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und ich weiß, ihr habt gedacht, das geht nicht doch. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Nenn mich Dummkopf oder Sackgesicht. Reiß deine Witze über mich, egal, das kratzt mich nicht. Ich bleib cool, schlechte Laune hab ich nicht. Und wenn ich doch was sage, war das nicht beabsichtigt. Du kannst mir alles Böse wünschen, Mann, ich kack drauf. Nur weil du das sagst, mach ich nicht gleich ein Fass auf. Ich bin fast 30, ich hab keinen Bock mehr auf Wachsen. Schlag dir die Flausen aus dem Kopf, werd erwachsen. Mach es wie Asad und ich brauch eine Friedenspfeife. Denn dieses miese Gestreite ist übertrieben scheiße. Wir zwei verstehen uns und es passt wie Tetris. Denn Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Jeder Mann in meiner Stadt versteht es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erledigt. Denn der Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Oh. Jeder Mann in meiner Stadt erlebt es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und ich weiß, ihr habt gedacht, das geht nicht doch. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.